Amen. A reminder of what to always, always be our testimony. Amen. In der heutigen Botschaft hat der Herr, möchte der Herr uns daran erinnern, was unsere was unser wahrhaftiges Zeugnis ist und immer unser Zeugnis sein sollte. Aujourd'hui, l'Éternel veut nous rappeler de ce qui doit être notre témoignage et ce qui doit toujours être notre témoignage. Amen. Our testimony should always work to be always what he called testimony. Unser Zeugnis sollte immer das sein, was der Herr Zeugnis nennt. Donc notre témoignage doit toujours être un témoignage que l'Éternel appelle un témoignage. Religion have their testimony. Religion hat sein eigenes Zeugnis. La religion a son propre témoignage. Men have their testimony. Und der Mensch hat ebenfalls sein eigenes Zeugnis. L'homme, l'être humain aussi a son propre témoignage. Heaven have what he called testimony. Und auch der Himmel hat das, was es Zeugnis nennt. Mais le ciel a aussi son propre témoignage. The same thing Jesus called testimony. Und es ist auch das, was Jesus Zeugnis nennt. Et c'est aussi ce que le témoignage que considère Jésus-Christ. Amen. Our testimony should never be flesh, but the spirit. Unser Zeugnis sollte niemals fleischlich sein, sondern geistlich. Notre témoignage doit toujours être spirituel et pas charnel. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. I remember what provoked somebody from living here some time ago. Ich erinnere mich an einen Vorfall, der dazu geführt hat, dass eine andere Person aufgrund dessen provoziert war und die Gemeinde verlassen hat. Je me rappelle d'un incident qui a enfoncé une personne qui a après quitté cette église. Her testimony was completely of the flesh. And she was corrected, and because of that she was offended. Und das Zeugnis dieser Person war komplett fleischlich gesinnt und sie wurde daraufhin belehrt und aufgrund dieser Belehrung hat sie dann Anstoß genommen und hat die Gemeinde verlassen. Le témoignage de cette personne était complètement charnel et cette personne a été corrigée à cause de ce témoignage, mais cette personne a été offensée par la correction et a donc quitté l'église. Let's go to Galatians 5, please. Wir lesen Galater 5. Galates 5. Praise the Lord. Amen. Amen. Galatians 5, verse 25. I love this place so much. Galater 5, Vers 25. Galates 5, verset 25. Are we there, please? Mm-hmm. Amen. You know, here we help you to know why the Bible. It takes the Holy Spirit to understand the Bible. Diese Stelle wird dir helfen zu verstehen, dass es den Heiligen Geist erfordert, um die Bibel zu verstehen. Et ce verset va te montrer pourquoi on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre la Bible. It says, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Amen. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Praise the Lord. Alleluia. The natural man can, they don't live in the spirit and they cannot even walk in the spirit. They don't know anything of the spirit. Der natürliche Mensch lebt nicht im Geist und kann deswegen auch nicht im Geist wandeln, weil ihm überhaupt nichts Geistliches bewusst ist. Et l'homme charnel n'est pas capable de vivre dans l'esprit parce que il connaît pas le monde spirituel. You can only know the things of the spirit if you are there. Du kannst nur dieses Bewusstsein, you are really there. Dieses geistige Bewusstsein bekommen, wenn du auch wirklich im Geiste lebst. Tu peux seulement marcher selon l'esprit ou avoir une connaissance spirituelle si tu es déjà dans l'esprit, si tu vis dans l'esprit. The spirit is talking about here is Christ. Und der Geist, wovon hier gesprochen wird, ist Christus. Et ici, l'esprit dont on parle ici, c'est l'esprit de Jésus-Christ, c'est le Christ lui-même. Because Satan is also a spirit. Denn auch der Satan ist ein Geist. Parce que le diable aussi est un esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It's not just anything in the spirit. That's why we are not spiritual. Es geht nicht um irgendwas Geistliches und deswegen sind wir auch nicht nur geistlich und nicht spirituell. Also es geht nicht um irgendwelche Geister im Allgemeinen, sondern es geht um den Geist von Christus. Il ne s'agit pas de quelque chose dans l'esprit, c'est pour ça qu'on ne sent pas spirituel, mais on a l'esprit du Christ. We are Christ. Wir sind Christus. On est le Christ. You know, if you watch, you know, Nigeria, they have a lot of spiritual churches. In Nigeria beispielsweise gibt es viele spirituelle Gemeinden. Au Nigeria, par exemple, il y a beaucoup d'églises spirituelles. No, people have problems, they go to them. Wenn die Menschen Probleme haben, gehen sie zu ihren spirituellen Gemeinden. Et si les gens ont des problèmes, ils vont dans les églises spirituelles. Because they know that it's only the spiritual that can solve problems, especially spiritual problems. Denn ihnen ist klar, dass nur das Geistliche auch ein geistliches Problem lösen kann. Parce qu'ils sont conscients qu'il y a seulement il y a seulement une solution spirituelle à un problème spirituel. Praise the Lord. Alleluia. And those spiritual churches, there's no one that is Christ. Und in diesen spirituellen Gemeinden geht es aber nicht um Christus und da ist auch Christus nicht anwesend. Mais malheureusement dans ces églises spirituelles, le Christ n'est pas présent. You know, Jesus did not come to solve what man called problem. Und Jesus ist nicht hier auf die Erde gekommen, um das zu lösen, was der Mensch Probleme nennt. Et Jésus-Christ n'est pas venu ici sur terre pour résoudre les problèmes de l'homme ou ce que l'homme appelle problème. That's why living church is not where you go and, you know, to solve what man call problem. Und deswegen ist eine lebendige Gemeinde auch nicht ein Ort, in dem du hingehst, um deine Probleme zu lösen oder das, was der Mensch Probleme nennt, zu lösen zu wollen. Et c'est la raison pour laquelle tu pars pas dans une église vivante pour trouver une solution à tes problèmes charnels. A living church is where you go and solve what God called problems, which is a relationship with Him. In einer lebendigen Gemeinde gehst du, um das zu lösen, was der Herr als Problem nennt, und zwar die Beziehung zu ihm, eine Beziehung zu ihm aufrechtzuerhalten. Tu vas dans une église vivante pour résoudre le problème que Jésus-Christ appelle un problème, que l'Éternel appelle un problème, et c'est la relation entre l'homme et l'Éternel et Jésus-Christ. And that's what salvation is all about. Und darum geht es bei der Errettung. Et il s'agit de ça dans le salut. Remember John 17 verse 3. He said, "To know the only true God." That's to be one, to just be one with the only true God, with Christ. Mm-hmm. To know Him, like you know, husband and wife, they know each other. You know, knowing to know that you know, once you know that it's even more than that of husband and wife, because that's husband and wife, they can know each other and have children, and those children, if they don't belong to Christ, they will die and go to hell. That is the end. You understand me? What is forever is having a relationship with Christ. Mm. And even when you live here, you continue to have a relationship with Him. Erinnert euch an Johannes 17, Vers 3, wo der Herr sagt, das ist das wahre Leben, dich zu kennen. Und genau darum geht es. Es geht darum, diese Beziehung mit dem Herrn zu haben und ihn so zu kennen, diese Intimität mit ihm zu haben, was die Intimität eines Ehemanns und einer Ehefrau gleicht, aber sogar noch viel tiefer geht. Dass man sich so sehr kennt und dass man den Herrn so krass kennt, dass diese Beziehung bis in die Ewigkeit reicht. Mhm. Et rappelez-vous, dans Jean 17, il est écrit que la vraie vie est dans la connaissance du Christ. Et on doit vraiment connaître le Christ à tel point que notre relation avec le Christ est même plus intime qu'une relation entre un homme et une femme, ou entre des mariés, parce que afin que cette relation soit pour l'éternité. Praise the Lord. Alléluia. Amen. He said, if we live in the Spirit, if we live in Christ, let us also walk in Christ. Mm. Wenn wir im Geist leben, dann lasst uns auch im Geist wandeln. Das heißt, wenn wir im Christus leben, dann lasst uns auch in Christus wandeln. Donc, si, encore une fois, si on vit selon si on vit dans l'Esprit, on doit aussi marcher selon l'Esprit. Donc, si on vit selon le Christ, on doit aussi marcher selon le Christ. Jesus never take his eyes away from his Father. So also we should never take our eyes away from him, from Christ. Jesus hat nie seinen Blick von seinem Vater abgewandt. So sollten wir auch unseren Blick zu Christus niemals abwenden. Jésus-Christ était toujours concentré sur Dieu le Père. Son regard était toujours vers Dieu le Père. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. On doit toujours avoir notre regard fixé sur Jésus-Christ. Amen. Our testimony should never be flesh, but the Spirit. But how? Also, you know, the Spirit means how we choose Christ in spite of everything. Unser Zeugnis sollte niemals fleischlich sein, sondern geistlich. Und zwar in dem Sinne geistlich, dass wir uns immer wieder für Christus entscheiden und zulassen, dass wir diesen Weg mit Christus weitergehen. Donc notre témoignage doit jamais être charnel, mais toujours spirituel. Donc qu'on continue notre chemin avec Jésus-Christ. How we fought the good fight of faith. That should be our testimony. Holding on to Jesus. You know, humble ourselves. How we, you know, defy to humble yourself. Dass wir den guten Kampf des Glaubens weiterkämpfen, dass wir fest uns an Christus anklammern und ihn festhalten und nicht loslassen und dass wir bestrebt sind, uns zu demütigen, das sollte unser Zeugnis sein. Donc notre témoignage doit être qu'on combat le bon combat de la foi, qu'on s'accroche à Jésus-Christ, qu'on tient ferme à lui. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Paul fought the good fight of faith. Maybe we should go there now. We still have it later. But we can go there now. 2 Timothy. Wir lesen 2. Timotheus und sehen, dass auch Paulus den guten Kampf des Glaubens gekämpft hat. 2 Timothée. On va lire 2 Timothée et on va aussi voir que Paul lui-même aussi, il a combattu le bon combat de la foi. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timotheus 4. Vers 6. Vers 6 à 8. He said, for I am now ready to be offered. And the time of my departure is at hand. Verse 7. I have fought a good fight. Praise the Lord. Hallelujah. He fought a good fight. Amen. Kampf gekämpft. I have finished my course. I have kept the faith. You see something there? There's nothing like I have a house, a car, money, my children. Why? You know what? This world we call testimony. We go there later again. Amen. They say he fought the good fight of faith. The rate has been won. The next verse. He said, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. You see what man, what is testimony? Can you see it? That's everlasting testimony. Amen. That's the maid that never perish. Amen. That is not just for some time. Amen. Und wir sehen hier, dass Paulus nicht von einem Haus oder einem Auto oder, gab's gar nicht da, von Errungenschaften oder irgendwas spricht, sondern er spricht davon, dass er den guten Kampf gekämpft hat und den Glauben bewahrt hat bis zum Ende. Und das ist sein Zeugnis, dass ihm eine Krone der Gerechtigkeit bereit liegt. Und das ist die Nahrung, die nicht vergeht. Das ist das ewige Zeugnis, das bestehen bleibt. On peut voir ici que Paul, ce qui était le témoignage de Paul, n'était pas quelque chose de charnel, mais quelque chose de surnaturel, quelque chose de céleste. Il a combattu le bon combat de la foi, il a achevé la course, et il a gardé la foi jusqu'à la fin. Et on peut voir que ce n'est pas un témoignage que le monde va donner. Dans verset 8, il est écrit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. » Donc on peut voir que son témoignage est Jésus-Christ lui-même, son témoignage est l'éternel. Amen. Amen. You know, if you know what is what called blessing, count your blessing and name them one by one. Paul will not have anything to count. No counting of children, name them one by one. No, no degree, even the degree said it's not shit. Nothing to count. But Paul was victorious. Amen. wenn es darum gehen würde, seine, seine Segnungen aufzuzählen, die man, das, was der Mensch als Segnung nennt, dann würde es im Fall von Paulus überhaupt gar nichts geben, was er zu benennen hätte, weil er ja gar keine physischen Errungenschaften hatte. Und selbst seine ganzen Auszeichnungen, die er hatte, als er damals noch ein Römer war, hat er als Mist erachtet. Und er hatte weder Häuser noch Geld noch sonst irgendwas, was diese Welt als Segen bezeichnen würde. Das heißt, er hätte überhaupt gar nichts aufzuzählen. Aber dennoch sehen wir hier, dass Paulus derjenige war, der am Ende siegreich den Glauben bewahrt hat bis zum Schluss. Et encore une fois, ce que Paul appelle un témoignage, ce sont seulement des choses célestes. Il va, parce que si on dit par exemple, nomme toutes tes bénédictions, Paul, il n'aurait rien à dire si on définit les bénédictions comme le monde le fait. Parce que pour le monde, c'est avoir un enfant, c'est avoir un diplôme, c'est d'avoir de l'argent, une maison, quoi que ce soit. Mais non, pour lui, il s'agit seulement d'avoir Jésus-Christ, d'avoir combattu le bon combat de la foi jusqu'à la fin. C'est ça sa victoire. Et c'est ça qui... Amen. Praise the Lord. What about Lazarus? That Jesus talked about in Luke 16. Amen. Lazarus, for example, nothing to count. But he is in heaven. You know, in the natural, nothing to count. He can only count that he have a soul. Like the Bible says, he was covered with sore. He was covered with sicknesses and diseases here on earth. And who can count his blessing? The rich man. That one we say, I'm blessing the morning, I'm blessing the evening. I'm blessing the night. But you are here today. Und wie sieht es, das sehen wir auch am Leben von Lazarus beispielsweise, dem wir in Lukas 6 begegnen, dass er sozusagen nichts aufzuzählen hätte, was die Welt als Segen bezeichnen würde. Aber er ist heute im Himmelreich, er ist heute bei Jesus. Und derjenige, der was aufzuzählen hätte, nach der Definition dieser Welt, wäre der reiche Mann gewesen, der total viel Geld hatte, der Häuser hatte, der so viele Errungenschaften in der Welt hatte, aber heute in der Hölle ist, ohne Jesus Christus. Für immer. Für immer. On peut voir la même chose avec Lazare dans Luc 16, par exemple. C'était quelqu'un qui était malade, c'était quelqu'un qu'on évitait, mais aujourd'hui il est dans le royaume des cieux. C'est ça sa bénédiction, c'est ça son témoignage, d'avoir aussi combattu le bon combat de la foi. Aussi que ça. Praise the Lord. Alléluia. Amen. You know, this is always still coming. What they call order, cleanliness. You know, Lazarus will not see anything to clean. He did not have a home. I'm very sure he was so dirty. Very dirty. I have somebody that live on the street. A beggar. That have nothing, no home, nothing to clean. But the rich man, compare him to the rich man. How many puts frown? We'll be there, cleaning and cleaning, they polluette and polluette. Und nach der Definition dieser Welt wäre Lazarus, also nach der Definition dieser Welt, wenn es um Ordnung und Reinheit geht, wäre Lazarus total disqualifiziert, weil ein Mensch, der in der Straße lebt, ist der dreckigste Mensch in ihren Augen. Ohne Putzfrau, ohne nichts, überhaupt niemanden, der ihn überhaupt sauber halten kann oder der sich selbst noch nicht mal sauber halten kann. Und im Vergleich zum reichen Mann, der wahrscheinlich 1000 Putzfrauen in seinem Palast hatte und jedes Mal irgendwie für Ordnung gesorgt hat, das, was der Mensch als Ordnung sehen würde, das ist das sozusagen, wonach der Mensch hinterher ist, nach seiner Definition. Aber wir sehen, dass Lazarus derjenige ist, der in Ewigkeit bei Christus ist und der reiche Mann, der in Ewigkeit in der Hölle ist. On peut aussi voir que la définition de l'ordre, de la propreté, d'être pur, n'est pas celle de Dieu, n'est pas celle de ce monde. Parce que Lazare, par exemple, était quelqu'un qui était sans abri. Il vivait dans la rue. Donc, il n'avait rien à garder propre. Il n'avait pas une maison ou quoi que ce soit. Il n'était pas capable à être hygiénique, on va dire, comme le monde le voit, parce qu'il était un SDF. Mais quand même, il est aujourd'hui dans le royaume des cieux, avec auprès de Jésus-Christ et l'Éternel. Mais l'homme riche, par exemple, sûrement lui, il avait beaucoup de bonnes qui prenaient soin de sa grande maison, qui nettoyaient chaque jour, et tout était en ordre. Mais aujourd'hui, il est en enfer. You know, if you know the story of John the Baptist, he did not have hope. He was living in the desert. And the food, according to the food, was of locusts and honey. You know, when he's eating it, his beard was like this. Everything pouring on him, and no place to have his bath. I can't, maybe I'm even hearing the smell from him. Here right now. Amen. That he is in heaven. Praise the Lord. Wenn wir uns beispielsweise an Johannes den Täufer erinnern, der auch ebenfalls kein Zuhause hatte, der keinen Ort hatte, den er sein Zuhause nennen konnte, sondern der auf der Straße gelebt hat, in der Wildnis gelebt hat. Und auch nichts Vernünftiges zu essen hatte, wo man vielleicht vom Weiten seinen Geruch sogar noch riechen konnte, wie er gerochen hat. Und heute ist er derjenige, der auch im Himmelreich ist, auf ewig mit Christus. Und das kann man auch gleichsetzen mit der Gemeinde, in der wir hier sind. Wenn man sich das äußerlich anguckt, gibt es hier nichts, was man sozusagen bewundern könnte. Ne? Das ist hier kein Riesengebäude mit 1000 Sitzplätzen hier. Das ist hier kein fetter Ort, wo 1000 Leute reinpassen oder so. Und wo Leute von außen vielleicht sagen würden, okay, was ist das für eine Gemeinde? Aber in dieser kleinen Gemeinde ist der lebendige Jesus Christus. Ouais, c'est aussi comparable avec Jean-Baptiste, par exemple. Jean-Baptiste était quelqu'un non plus qui avait pas un abri. Il était dans le désert. On peut aussi voir que quand dans la Bible, il est aussi décrit que quand il mangeait, il y avait les miettes qui étaient dans sa barbe. Peut-être que il sentait pas bon non plus, mais quand même il avait l'esprit de Dieu en lui. Aujourd'hui, il est aussi dans le royaume des cieux. C'est aussi comparable avec notre église aujourd'hui. Peut-être l'extérieur, tu vas voir que elle est pas tellement splendide, elle est pas grande, il y a pas 1000 places ici, il y a pas une chorale immense, mais il y a le Saint Esprit. C'est une église vivante qui est ici. C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Praise the Lord. Hallelujah. John the Baptist had a ministry, and his ministry was in wilderness. How many people were even there? Praise the Lord. Oh, no, there's no place to sit. You will only sit on a scorpion. Amen. No place. But he made it. He had testimony. Und wenn wir uns an den Dienst von Johannes dem Täufer erinnern, dann sehen wir, dass er seinen Dienst in der Wildnis, in der Wildnis vollbracht hatte. Und da gab es keine Sitzplätze für seine Jünger. Es gab nicht jedes Mal irgendwie warmes Essen für seine Jünger und alles irgendwie, was der Mensch sozusagen als perfekten Dienst bezeichnen würde. Aber dennoch hat er es am Ende des Tages geschafft und ist jetzt ewiglich bei Christus. Le ministère de Jean-Baptiste, par exemple, n'était pas non plus dans une église, il n'était pas dans un temple ou quoi que ce soit, c'était aussi dans le désert, c'était aussi dehors. Il n'y avait pas de place pour s'asseoir ou quoi que ce soit, mais quand même, ceux qui étaient prêchés étaient la vérité, c'est ça qui compte, parce que ces gens-là qui ont vraiment suivi la parole de Dieu, comme Jean-Baptiste, ils sont aujourd'hui dans le royaume des cieux. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, in verse 8 here, what Paul said. He said, henceforth there is laid up for verse me 8. A crown of righteousness. He was so sure that he made it. We have to be sure. Und in Vers 8 von 2. Timotheus sagt Paulus, also spricht Paulus von dieser Krone der Gerechtigkeit, die ihm erwartet. Das heißt, er war sich so sicher auf das, was ihm bevorsteht. Und genauso sollten wir auch sicher sein. Et dans verset 8, il est écrit: désormais la couronne de justice m'est réservée. Donc on peut voir que Paul était vraiment sûr de son salut. Il était sûr qu'il était déjà dans le royaume des cieux. Amen. You know, if you ask people today, will you make heaven? They will say they don't know. I pity you. Will you be there on that? No, nobody is sure. Yep. Praise the Lord. Hallelujah. Of course, if you are in religion, you will never be sure, because there is no salvation in religion. Mm-hmm. But if you are in Christ Jesus, there is assurance. Amen. Wenn man heute die Menschen fragen würde, ob sie es am Ende des Tages in den Himmel schaffen oder nicht, dann würden sie wahrscheinlich antworten, ich weiß es nicht, das kann niemand sagen. Nur Gott weiß, ob ich es schaffe oder nicht, ich bin mir unsicher. Und Menschen, die in Religion gefangen sind, sollten auch unsicher sein, weil die Religion niemals Errettung bringen wird, ne? Und Religion auch nur Unsicherheit bringen kann. Aber wenn man wahrhaftig in Christus ist, dann hat man diese Sicherheit, dass man am Ende des Tages bei ihm sein wird. Et ouais, si tu demandes aujourd'hui à une personne religieuse ou en général, si tu demandes au monde s'ils vont entrer dans le royaume des cieux, ils vont te dire qu'ils ne sont pas sûrs, que seulement Dieu le sait. Mais si tu es dans une église vivante, si tu es conscient de ton identité, si tu sais qui est en toi, tu vas dire à haute voix que oui, tu vas entrer dans le royaume des cieux et que tu l'es déjà parce que tu as le Christ en toi. Mais si tu es dans la religion, c'est clair que tu as des doutes parce que la religion ne va jamais te mener au royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. In Mark 16, verse 17 and 18. He said, please, Mark 16. Praise the Lord. Amen. Verse 17. What they seek? They seek their testimony. Our testimony seek us. What they call testimony seek us. Mark 16. Und die Menschen, die suchen nach dem, was sie sozusagen Zeugnis nennen, aber das, was sie als Zeugnis betrachtet, das ist hinter Kindern Gottes her, das verfolgt Kinder Gottes. Und Kinder Gottes sind nicht hinter diesen Dingen her. Et on peut voir ici que ce que le monde cherche, enfin ce que le monde appelle témoignage, est quelque chose qui doit nous suivre en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Verse 17, please. He said, and this sign shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. You know, in Luke 10, Jesus said that you cast out devils should not be your joy. Mm-hmm. You still remember that? Mm-hmm. Amen. Amen. Though you will cast out devils, but it should not be your joy, because that should not even be your testimony. Und wir lesen hier, dass der Herr sagte, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Aber in Lukas 10 wissen wir, dass der Herr sagt, freut euch nicht, dass die Dämonen euch untertan sind, sondern freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben ist, dass das das wahrhaftige Zeugnis ist. Donc Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom et chasseront les démons. Mais rappelez-vous que dans Luc 10, il est écrit que même si les disciples étaient capables de chasser les démons, ce n'est pas ceux qui doivent les combler de joie, c'est plutôt que leur nom est inscrit dans le livre de vie. And he also talks about said, and cast out devils, and they shall speak with new tongues. You know, you can cast out devils and speak with new tongues, and your names are not written in heaven. Hmm. Und hier in Vers 17 lesen wir auch, sie werden in neuen Sprachen reden. Das bedeutet, du kannst vielleicht in der Lage sein, Dämonen auszutreiben und in neuen Sprachen zu reden, aber das bedeutet nicht automatisch, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Okay, aussi, toujours verset 17, ils chasseront les démons et parleront en nouvelle langue. Donc tu peux chasser les démons, tu peux aussi parler en langue, mais ça ne veut pas dire que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Praise the Lord. Alleluia. And in verse 18 said, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. You know that you do this does not mean your name is written in heaven. Dass du all diese Dinge tun kannst, die in Vers 17 und 18 geschrieben stehen, heißt nicht, dass dein Name automatisch im Buch des Lebens geschrieben steht. Et juste parce que tu es capable de faire ce qui est écrit dans versets 17 et 18, ça ne veut pas dire que ton nom est inscrit dans le livre de vie. He said our testimony should be our names are written in heaven. Denn unser wahrhaftiges Zeugnis ist, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Parce que notre vrai témoignage, notre seul témoignage doit être que notre nom est inscrit dans le royaume, dans le livre de vie. Amen. You can see what this, you know, what church is called testimony today. Und wir sehen, dass das die Dinge sind, die Gemeinden oder Kirchen heutzutage als Zeugnis bezeichnen würden. Et on peut voir ce que les églises aujourd'hui appellent témoignage. Amen. Amen. And they keep on seeking them. Und sie sind immer noch hinter diesen Dingen hinterher. Et ils continuent à chercher ces choses, à chercher ces témoignages. It is not that we are not going to have what they call testimony, that we are not, we don't seek those things. Those things seek us. Und es geht nicht darum, dass wir diese Dinge nicht erhalten werden, das, was die Menschen für Zeugnisse erachten. Aber es geht darum, dass wir nicht hinter diesen Dingen her sind, die sie Zeugnisse nennen, sondern diese Dinge sind hinter uns her. Et ça veut pas dire que on va pas avoir les choses que le monde appelle témoignage ou les choses que le monde cherche, mais c'est pas nous à nous de chercher ces choses. Nous, on doit seulement chercher le royaume des cieux et tout autre chose nous seront ajoutées. Amen. You know how you know that those things the Lord wants. He wants you to have things, all these physical things. He wants you to have them. Well, you know that he also wants you to have them is, you know, there's nothing like poverty, both spiritual and physical poverty in heaven. If you're already in heaven. Und der Herr möchte auch, dass du diese ganzen irdischen Sachen auch für dich hast. Und du wirst daran erkennen, dass der Herr das auch für dich möchte, anhand dessen, dass Matthew es 6, in, yes. Im Königreich Gottes sowohl physisch als auch geistig keine Armut gibt. Und das ist auch für seine Kinder so. Et on doit savoir que l'Éternel a aussi ce souhait pour nous qu'on prospère, qu'on ait tout ce que le monde appelle témoignage. Mais on doit seulement chercher le royaume des cieux. Et on est conscient que c'est son vœu pour nous parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de pauvreté, que ce soit physique ou spirituel. On va lire Matthieu 6. 33. Wir lesen Matthäus 6, Vers 33. No, yeah, it's very popular. Und diese Stelle ist sehr bekannt. Cette place ici, ce verset est très. Amen. If you were born a baby today and ask that baby this very verse, he will know it. Amen. Praise the Lord. Amen. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness. And all these things shall be added unto you. You seek. Amen. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Praise the Lord. Alléluia. Seek. Seek to believe his message and act on it. Trachtet danach seiner Botschaft zu glauben und nach ihr zu handeln. Donc, on doit premièrement chercher la parole de Dieu et essayer de agir selon sa parole. His message is kingdom message. Seine Botschaft ist die Botschaft des Königreichs. Parce que son message est le message du royaume. He said, but you seek first the kingdom of God and his righteousness. What Christ called righteousness. What Christ called righteousness is believing Christ. Und die Gerechtigkeit, von der hier gesprochen wird, ist die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist seine Botschaft. Donc cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu est de croire en Jésus-Christ. You know, how do you know that what Christ... Believing Christ is what Christ called righteousness. The Bible said Abraham believed God and it was imputed unto him as righteousness. Amen. He believed God. He believed Christ. That's how he got his righteousness. He's not doing what is good. What man or religion will say is right, is good. The only just, you know, good is singular, just believing Christ. Und die Gerechtigkeit Gottes bedeutet, seinem Wort zu glauben. Und woran erkennen wir und woran wissen wir, dass die Gerechtigkeit Gottes sich darauf bezieht, ihm zu glauben? Und zwar an Abraham. Denn er hat Gott geglaubt und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. In Romans 4. We don't go, denn Römer 4 lesen wir das. Und darum geht es, dass wir ihm glauben und dass wir seiner Botschaft glauben. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes. Comment comprendre ou comment voir que Jésus-Christ, de croire en Jésus-Christ et la justice de Dieu, on peut aussi voir avec un exemple d'Abraham, parce que Abraham a cru en Dieu, Dieu l'a nommé un homme juste. Don't seek Jara. Trachte nicht nach dem, was eigentlich schon gratis ist, was für dein Leben eigentlich schon umsonst vorbestimmt ist. Ouais, donc on n'a pas cherché les choses que, qui nous appartiennent déjà, les choses qui sont gratuites. You know what is called testimony? I've been there. I've been there. I was once there. No, somebody that I've been looking for children, for baby in the, you know, foot of the womb for 10 years, 20 years, now I was now pregnant. Everybody, hey, this is a test, this is wonderful. And they come to church, they come and give testimony. They come and, you know, oh, buying a house, buying, you know, you can just, I just know that Jesus will just be shaking his head. And say, what is all this? Und ich war auch einst da in, dieser, in diesem religiösen Gedanken und in dem, was die Welt als Zeugnis betrachtet, was die Religion als Zeugnis betrachtet, dass wenn eine Frau beispielsweise seit 10 Jahren versucht, schwanger zu werden und jetzt endlich schwanger wurde, dass das sozusagen das Zeugnis ist und dass alle anfangen zu jubeln und sagen, ja, das ist es, das ist das Wahre, jetzt nach 10 Jahren hat sie ein Kind bekommen. Oder dass Leute aufstehen und sagen, ich habe jetzt ein Haus, ich habe jetzt ein Auto, ich habe jetzt eine Frau, ich habe jetzt Kinder. All diese Dinge bezeichnet die Welt als Zeugnis. Und wenn Jesus das hören würde, dann würde er wahrscheinlich den Kopf schütteln, weil es bei diesen Sachen immer nur um die Menschen selbst geht. Aber es geht nicht darum, Zeugnis abzuhalten für Christus, dass sie an Christus festhalten, dass sie den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Darum geht es den Menschen nicht, sondern nur nach den Dingen dieser Welt. Et il fut aussi un temps où moi aussi j'avais les mêmes témoignages. J'étais aussi dans la religieuse et je remerciais l'Éternel pour les choses. Charnel pour les choses physiques, par exemple, les gens dans les églises vont remercier l'Éternel parce qu'une femme a attendu pendant 20 ans ou 10 ans pour avoir un enfant, elle a eu un enfant, ou alors les gens ont cherché à avoir une maison, ils ont reçu une maison, avoir du travail ou quoi que ce soit, il y a beaucoup d'exemples, mais ça c'est pas le témoignage qu'on doit avoir, et je suis sûr que Jésus-Christ lui-même se dit, mais qu'est-ce qui va pas avec ces personnes, ils doivent... Parce que notre témoignage, encore une fois, doit être seulement qu'on est capable de combattre le bon combat de la foi, et ça jusqu'à la foi, qu'on est capable à s'accrocher à Jésus-Christ, parce que c'est ça notre victoire. Et toute autre chose est un surplus, est gratuit, et ça nous sera ajouté. Praise the Lord. Alléluia. You know, if you remove house, car, having children, having wife, having, you know, having good job, if you remove it from some people's testimony, they don't have any testimony. You just finish them. Because once you just remove it, it's over. Wenn man all diese physischen Sachen aus den Zeugnissen der Menschen entfernen würde, wenn man all diesen, das Haus streichen würde, das Auto streichen würde, die Kinder, die Ehe, alles wegstreichen würde, dann würden vielen Menschen nicht mehr viel übrig bleiben, was sie überhaupt als Zeugnis benennen. Because they never fight any good fight of faith to believe Christ. Genau, weil sie niemals diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen, um an Christus festzuhalten, sondern es geht ihnen nur um diese Dinge, diese Errungenschaften, die sie erreicht haben, aber es geht ihnen niemals um Christus selbst. Et si par exemple tu enlèves avoir une maison, avoir une famille, être marié, avoir un bon travail, avoir mes diplômes ou quoi que ce soit, si tu enlèves ces témoignages là de la vie des chrétiens aujourd'hui, ils n'auront plus rien à témoigner parce qu'ils combattent jamais le bon combat de la foi. Praise the Lord. Amen. You know, I know that, you know, people want to, you know, my husband has said it, and I've almost always thought of it also. That is good that somebody say, this is how I got my car, this is how I got the house, this is how, to help others to believe. Mm-hmm. But to believe what? To believe the flesh. Mm-hmm. And, that's your name. That your name is written in heaven. It's what pump out all other victory. Und mein Mann und ich haben auch darüber nachgedacht, dass im Grunde ist es ja nicht verwerflich, dass man sagt, okay, das ist der Weg, wie ich zu diesem Haus gekommen bin, das ist der Weg, wie ich zu dem Auto gekommen bin oder in diese Ehe gekommen bin. Aber dieser Weg wird die Menschen wohin führen? Wird es die Menschen zu Christus führen? Oder wird es die Menschen dazu verleiten, dass sie immer noch im Fleisch dann wandeln, um diese Errungenschaften oder diese Dinge zu kriegen. Also wenn das Ziel dieser Geschichte nicht Christus ist am Ende, dann nützt es den Leuten nicht. Und deswegen ist das Zeugnis, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht, das wahrhaftige Zeugnis, weil das die Menschen auch wirklich zu Christus bringen wird. Und das ist das, worüber wir kontinuierlich erzählen sollten. Ouais, c'est pas mauvais de témoigner ou de dire que ouais c'est que j'ai obtenu ceci ou cela, donc une voiture ou une maison à travers Jésus-Christ ou quoi que ce soit, parce que ça peut aussi aider les gens à venir vers Jésus-Christ, mais on doit faire attention que ces témoignages ne poussent pas les gens encore plus vers la chair, et qu'à la fin il s'agit toujours de Jésus-Christ et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, parce que si ton nom est inscrit dans le livre de vie, c'est là que tu vas obtenir toutes ces autres choses, pas l'inverse. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. You know, miracle never bring anybody to Christ. Wunder beispielsweise bringen niemals Menschen direkt zu Christus. Parce que les miracles, par exemple, c'est pas les miracles qui ramènent les gens vers Jésus-Christ. Amen. Amen. Go to Matthew 11. Matthieu 11. Wir lesen Matthäus 11. Matthieu 11, verset 20. Who can help us to read here? Somebody should help us. Okay, Doris, should help us. Then began he to operate the cities, wherein most of his mighty works were done, because they repented not. Praise the Lord. Yeah. You know, they began here to operate the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not. You know, the first church, the children of Israel, all the miracles done in Egypt, that alone. You know, there were how many can you count? How the Lord, George, you can see the demonstration of the power of God. None of them. You know how many people were able to even make it to that promised land? Even generation, they all died in the wilderness. Why? Because of their unbelief. Even Papa Moses. Und das sehen wir auch in der ersten Gemeinde sozusagen, bei den Kindern Israels, wie sie aus der Wüste gebracht worden sind durch die Hand Gottes und sie tagtäglich Wunder gesehen haben, wie der Herr sie versorgt hat, wie der Herr sie aus der Macht des Pharaos, aus der Hand des Pharaos befreit hat. Und jedes Mal waren sie Zeuge dieser ganzen Dinge und haben diese Wunder mit eigenem Auge gesehen, aber dennoch waren sie in der Lage, nicht zu glauben. Sie war nicht in der Lage, aufrichtig Buße zu tun. Und wie viele haben es dann am Ende überhaupt in das verheißene Land geschafft? Einfach nur aufgrund dessen, dass sie nicht bußfertig waren, obwohl sie diese ganzen Wunder gesehen haben. Und das zeigt uns, dass Wunder allein Menschen nicht zur Wahrheit bringen können. Matthieu 11, verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elle ne s'était pas repentie. Donc c'est aussi on peut aussi voir avec la première église, avec les enfants d'Israël par exemple, ils ont vu tous ces miracles, comment l'Éternel a toujours fourni, il a toujours pris soin d'eux, il les a libérés de la captivité du pharaon et tout, mais quand même ils n'étaient pas prêts à se repentir. Donc on peut voir que si on n'est pas prêt à se repentir, si on n'est pas prêt à se concentrer sur la chose, sur l'esprit dans le miracle, sur ce qui est important dans le miracle, on ne sera jamais capable à avoir une relation avec l'Éternel, avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. You know, the Holy Spirit does not use miracle to bring people to Christ. Der Heilige Geist nutzt keine Wunder, um die Leute zu Christus zu bringen. Le Saint-Esprit n'utilise pas les miracles pour ramener les gens vers Jésus-Christ. Amen. Ah, Jésus-Christ. He never uses any miracle. Er benutzt keine Wunder. To bring people to Christ. Damit die Menschen zu Christus kommen. Encore une fois, il n'utilise pas les miracles pour ramener les gens à Jésus-Christ. Amen. Amen. He only uses the truth. Aber er nutzt die Wahrheit. Il utilise seulement la vérité. The truth. It's what brings. It's what the Holy Spirit. The Spirit. The Holy Spirit is the Spirit of the truth. He uses that. That is the food he eats. And that's why if you are not telling them the truth, if you are telling them about things, they cannot use it because that is not his food. His food is what Christ called the truth. That you speak to them, that the Holy Spirit can use to bring them. The truth might be hard. It might be bitter. It might that church you are going to is not Christ. You, if you say you are of Christ, you know, they'll tell you they are born again. They'll tell you they are saved. But they hate the truth. They hate a living church. Where are they now today? You can see it clean and clear. Amen. Und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Das heißt, er arbeitet nur und kann nur mit der Wahrheit kooperieren. Das heißt, wenn wir den Menschen die Wahrheit geben und die Wahrheit aussprechen, dann kann der Heilige Geist mit dieser Wahrheit, diese Wahrheit sozusagen nutzen, um die Menschen mit der Wahrheit von Jesus Christus zu überführen. Denn das ist seine Nahrung. Das ist das, womit der Heilige Geist arbeiten kann. Und diese Wahrheit, die wir aussprechen, mag vielleicht sehr hart klingen und mag vielleicht sehr schmerzhaft sein für den Zuhörer. Aber wenn wir ihnen die Wahrheit so knallhart ins Gesicht sagen und ihnen sagen, die Gemeinde, die du gehst beispielsweise, deine religiöse Gemeinde ist nicht von Christus, den Weg, den du gehst, ist nicht von Christus. Wenn wir die Wahrheit aussprechen, statt die Dinge dieser Welt, diese Zeugnisse dieser Welt, dass man zum Beispiel ein Haus hat, dass man ein Auto hat, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht das, was die Menschen zu Christus bringt. Wird, sondern die Wahrheit, die wir aussprechen, damit kann der Heilige Geist arbeiten, um diese Menschen wirklich mit der Wahrheit von Christus zu überführen und damit sie auch am Ende des Tages zu Christus kommen. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité, donc il peut seulement travailler avec la vérité, donc c'est seulement à travers la vérité qu'il peut ramener les gens vers Jésus-Christ, parce que si tu commences à travailler avec les miracles ou alors si tu veux ramener les gens avec les miracles vers Jésus-Christ, il sera pas capable de travailler avec parce que ce sont les fruits et plutôt ce sont des trucs aussi charnels et la vérité peut être peut-être aussi désagréable pour la chair, tu sais, tu dois peut-être dire à une personne que là où tu vas à l'église où tu vas chaque dimanche ils peuvent te dire peut-être qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils ont la vérité et tout, mais ils n'aiment pas la vérité, donc tu ne vas jamais trouver ton salut là-bas. Ça peut être difficile pour la chair, mais c'est seulement comme ça que le Saint-Esprit peut travailler dans la vie de ton prochain ou de la personne que tu veux aider. Parce qu'avec les miracles, avec les choses charnelles, le Saint-Esprit, encore une fois, ne peut pas travailler. Praise the Lord. Alléluia. You know, I've heard it a lot of times. That is it only here that the truth is preached? That doesn't mean somebody's not going here. It's not safe. I'm saying it to you. Yes. Und ich habe sehr oft schon gehört, dass die Leute sagen, okay, ist diese Gemeinde also jetzt der einzige Ort, wo Leute die Wahrheit kriegen und ist diese Gemeinde jetzt der einzige Ort, wo man errettet wird und jede andere Gemeinde ist eine religiöse Gemeinde. Und ich sage euch jetzt, die Antwort ist ja. Diese Gemeinde ist eine religiöse Gemeinde. Just say it as I said. Yeah. It's yes. It's einfach ein kleines Ja. You know, if you compare Micah, just 1 to 400, then it's yes. Yeah. I'm telling you. Denn wenn man auch den Propheten alles gut macht. Denn wenn man auch den Propheten Micah vergleicht, der alleine stand gegenüber 400 anderen Propheten, die was anderes gesagt haben als er, aber er der Einzige war, der die Wahrheit ausgesprochen hat, so ist es auch gleichzusetzen mit dieser Gemeinde. Wir sind die Gemeinde, in der die Wahrheit ist und alle anderen 400 eben nicht. Und deswegen ist die Antwort ein klares Ja. Et, On m'a souvent posé la question, ok, si cette église est la seule église où on prêche la vérité. Et ma réponse est oui. Parce que si on regarde aussi l'exemple de Michée, le prophète Michée, il était le seul prophète qui a dit la vérité, or qu'il y avait 400 autres prophètes. Donc, oui, si t'as 400 églises où on ne prêche pas la vérité, ici on est sûr et certain qu'on prêche la vérité, c'est pour ça qu'on peut dire qu'on est la seule église qui prêche la vérité, oui. You know, the Jews, you know, the Pharisees, they were comparing Jesus to all the other prophets. I don't know if somebody's getting it. Are you greater than all the other prophets? Die Pharisäer beispielsweise haben Jesus immer mit den anderen Propheten verglichen und wollten ihm sagen, ach, bist du jetzt größer als all die anderen Propheten, die vor dir da waren, oder was? Weil es ja so viele Propheten waren, die vor Jesus gekommen sind oder da waren. Et les pharisiens, par exemple, ils voulaient toujours comparer Jésus-Christ à les prophètes. Et ils ont demandé à Jésus-Christ, est-ce que tu es plus grand que tous les prophètes qu'on a eus avant? Et la réponse de Jésus-Christ aussi était oui, parce qu'il est Dieu. Amen. I know churches, and I know their message. There's not in Christ. Ich kenne Gemeinden, und ich weiß, was in diesen Gemeinden gepredigt wird. Und in diesen Gemeinden ist Christus abwesend. Moi, je connais les églises et je sais ceux qui prêchent dans ces églises et le Christ n'est pas présent. Are you getting it? Go to Matthew 13, please. Wir lesen Matthäus 13. Matthieu 13. Vers 17. Verset 17. Oh, 16 and 17. It's okay. Wir fangen ab Vers 16 an. Matthäus 13, Vers 16. Matthieu 13, Verset 16 et 17. He said, but blessed are your eyes for they see, and your ears for they hear. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Verse 17. 17. For verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which you see, and have not seen them. And to hear those things which you hear and have not heard them. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Here is different. Diese Gemeinde ist anders. Und wir lesen auch hier in Vers 17, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et ouais, cet endroit ici, cette église est différente. You know, when Jesus was speaking to the Pharisees, they never believed him. Als Jesus zu den Pharisäern that he is the only truth. Als Jesus that he is the only Savior, and not Moses, and not all others. They never believed him. Als Jesus zu den Pharisäern gesprochen hat, haben sie ihm niemals geglaubt, als er ihnen gesagt hat, dass er die einzige Wahrheit ist, dass er der wahrhaftige Gott ist. Sie haben ihm niemals geglaubt. Et quand Jésus-Christ parlait aux pharisiens, wow, ils n'ont jamais cru quand il disait qu'il est plus grand que tous les prophètes, qu'il est plus grand qu'Abraham, qu'il est plus grand que Moïse, qu'il est Dieu. Ils n'ont jamais cru. You know, I'm saying the same thing today. I only know of here. The truth that the Lord revealed to me, I've never heard it anywhere. Und auch ich sage heute dasselbe. Und mir ist bewusst, dass diese Wahrheit, die der Herr mir offenbart, die ich hier in dieser Gemeinde ausspreche, dass ich sie noch nie in einer anderen Gemeinde gehört habe. Und deswegen kann ich mit Überzeugung sagen, dass hier die einzige lebendige Gemeinde ist. Et la vérité que l'Éternel me donne, que le Saint-Esprit me donne pour vous. Et j'ai jamais entendu ça dans une autre église. Et c'est la raison pour laquelle je peux dire avec conviction que, ok, cette église ici est la seule où on prêche la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Don't doubt it here. Unterschätze diesen Ort hier nicht. Donc on n'a jamais sous-estimé cet endroit. Don't doubt it, G. Unterschätze Great Idahosa Ministries nicht. Donc ne sous-estime jamais le ministère de Praise the Lord. Grâce à ça. Praise the Lord. Don't underrate it at all. Unterschätze diese Gemeinde nicht. Ne sous-estime pas cette église. Amen. Amen. Yeah, it is all about Christ Jesus. Wo es nur um Jesus Christus allein geht. Oh, il s'agit seulement de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Where we are not ashamed or afraid of anything. What we see is Christ Jesus alone. You can hardly get it today. Wo wir nicht ängstlich oder erschreckt sind wegen irgendeiner Sache, denn hier geht es uns nur um Jesus Christus und wir sehen auch Jesus Christus. Ou ne sous-estime encore une fois, ne sous-estime pas cet endroit où on voit seulement Jésus Christ, où on n'est pas effrayé si quelque chose arrive parce que on est seulement concentré sur Jésus Christ. Yeah, we don't care how many we are. What we care is just Christ is here. Amen. Und uns bekümmert nicht, wie viele wir hier sind. Das Einzige, was für uns zählt, ist, dass Christus hier ist. Mm. Et la seule chose qui est importante pour nous est la présence de Jésus-Christ. On n'est pas... On ne se soucie pas du montant de personnes qu'on a ici, des membres qu'on a ici. On veut seulement avoir Jésus-Christ ici. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. We know here. Wir kennen diesen Ort hier. On connaît notre église, on connaît notre endroit. Und wir wissen, wer wir sind. Et on sait qui on est. We know what we have. Und wir wissen, was wir haben. Et on sait ce qu'on a. It's all about Christ. Es geht nur um Christus. Il s'agit seulement de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Getting out of here should not be an option. Diesen Because Ort is getting out of Christ completely. Diesen Ort hier zu verlassen, sollte für dich gar keine Option sein. Und das bedeutet, raus aus Christus, also Christus zu verlassen. Et sortir de cette église ne doit pas être une option pour toi, parce que ça veut dire s'écarter de Jésus-Christ. You know, as I'm speaking, it reminds me of how Jesus Christ was always speaking to the Pharisees. And telling them that he is the only Savior. And they never believe him. Amen. Und während ich spreche, erinnert es mich an die Art und Weise, wie Christus gesprochen hat zu den Pharisäern, dass er ihnen auch die Wahrheit offenbart hat und sie niemals geglaubt haben, dass er größer ist als die ganzen Propheten, dass er die Wahrheit ist, dass er Gott ist. Et en prêchant, l'Éternel m'a rappelé de Jésus, le Saint-Esprit m'a rappelé de Jésus-Christ quand il prêchait toujours aux pharisiens, quand il disait qu'il est le seul sauveur. A living church is scared. It's hard to find. Because we know the world today. We know the world as a whole. We know what people are hungry of. Eine lebendige Gemeinde zu finden in dieser Welt ist sehr, sehr selten, weil wir ganz genau wissen, wie diese Welt agiert, wie diese Welt funktioniert und wonach diese Welt und die Menschen dieser Welt hungrig sind und was sie möchten. Genau, die heutige Welt. Et trouver une église vivante aujourd'hui est très difficile et très rare parce que on sait comment le monde aujourd'hui fonctionne, on sait ce que le monde aujourd'hui cherche et les gens vont essayer de obtenir ces choses à travers la parole et c'est pour ça quand on trouve une église vivante on doit s'accrocher à celle-là. And I pray to be wrong that there are other living churches everywhere. Amen. And that's my prayer. I'm not praying that it is like that. But I know here, I know the message, I know churches, I know people, I know what they are hungry of, I know what people seek. Und ich bete, dass ich falsch liege und dass es auch andere... We don't want to be in heaven alone. We want as many as possible, even the whole world to be there. But we didn't listen. Und ich hoffe, dass ich falsch liege und dass es noch andere lebendige Gemeinden auf der Welt gibt. Denn wir wollen nicht die Einzigen sein, die es am Ende zu Jesus schaffen, sondern wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich es schaffen, zu Jesus zu kommen am Ende. Und deswegen bete ich, dass es auch andere lebendige Gemeinden hier auf dieser Welt gibt. Aber wir wissen, wie die Welt, die heutige Welt agiert. Wir wissen, wonach der Mensch hungrig ist. Wir wissen, wovon Gemeinden heutzutage voll sind. Und wie viele Menschen sind bereit, das aufzugeben, sich wirklich ihr Fleisch zu kreuzigen für eine lebendige Gemeinde? Und werden sie überhaupt bereit sein, zuzuhören? Werden sie überhaupt bereit sein, alles zu verlassen für Jesus Christus? Und Wir kennen diesen Ort, wir wissen, dass hier die Wahrheit gepredigt wird. Und deswegen auch eine lebendige Gemeinde ist. So. Alles gut, praise the Lord. On connaît cet endroit, c'est pour ça que on peut dire à haute voix que ouais, on est la seule église où on prêche la vérité. Mais c'est pas ma prière. Au contraire, je prie qu'il y a d'autres endroits où il y a d'autres églises partout dans le monde où on prêche la vérité parce que on veut avoir le plus de personnes, on veut sauver le plus de personnes. On veut sauver tout le monde, on veut que tout le monde soit avec nous dans le royaume des cieux. Et c'est ça notre prière, c'est ça qu'on veut. Mais je connais ce monde, je connais les églises, je sais ce qu'ils prêchent, je connais les envies du monde, je sais ce que l'être humain veut avoir. Et ils vont pas. Et à cause de ces désirs, c'est difficile à trouver une église vivante. C'est pour ça que quand tu trouves cette église, tu dois vraiment t'accrocher à celle-là. I would love to meet with, you know, to meet with a living church pastor. I would love it. Mm-hmm. Amen. I don't want, you know, remember Elijah. He thought that he was the only one left. Mm-hmm. Remember that story. Mm-hmm. And the Lord said that he had 600 prophets. That somebody helped him to hide. Are you getting it? Mm-hmm. I pray it should be like that, because we don't want only us to be saved. Mm-hmm. Und ich würde mich freuen, wenn ich noch einen anderen. That's a pity. Und ich würde mich freuen, wenn ich noch einen anderen Pastor aus einer anderen lebendigen Gemeinde begegnen würde oder mich austauschen könnte mit einem anderen Pastor aus einer lebendigen Gemeinde. Weil wenn wir uns an Elia beispielsweise erinnern, der auch gedacht hat, dass er der einzige Prophet wäre, der die Wahrheit predigt, hat der Herr ihm auch nochmal darauf hingewiesen, dass er noch 400 andere Propheten haben, die ebenfalls für den Herrn dienen. Und ich bete, dass es auch so ist, dass es noch andere lebendige Gemeinden gibt. Denn wir wollen nicht die einzigen sein, die es am Ende bei Jesus Christus schaffen, sondern wir wollen, dass andere Menschen ebenfalls auch am Ende bei Jesus Christus sind. Et, j'aimerais bien rencontrer un pasteur d'une église vivante, où on peut s'échanger, parce que on veut avoir le plus de personnes avec nous dans le royaume des cieux. On veut pas être les seuls au royaume des cieux. Et j'espère que c'est comme avec Élisée, qui pensait aussi qu'il était le seul prophète qui restait. Et l'Éternel lui a dit qu'il y a encore 600 autres prophètes que j'ai cachés afin qu'ils puissent continuer avec la mission que je leur ai donnée. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. The Lord wants us to remember our testimony all the time. Der Herr möchte, dass wir uns jedes Mal an unser Zeugnis erinnern. Et l'Éternel veut qu'on puisse se rappeler à chaque moment de notre témoignage. And what our testimony should be. Und er will, dass wir uns daran erinnern, was unser Zeugnis sein sollte. Et ce que doit être notre témoignage. If you look at the three Hebrew boys, Joseph, Daniel, they did not seek what man called testimony today. Wenn wir uns die drei hebräischen Jungs angucken, oder Josef oder Daniel, sie waren nicht hinter dem hinterher, was der Mensch als Zeugnis betrachten würde. Et si on regarde dans la Bible, les trois garçons hébreux, Daniel, ils ont pas cherché à avoir ce que le monde appelle témoignage. Not to be burned by fire, or eaten by the lion, or not to go to prison. Es ging ihnen nicht darum, nicht verbrannt zu werden oder nicht von den Löwen aufgefressen zu werden oder nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Oder même Joseph, parce que pour eux, il s'agissait pas d'être pas jeté en prison ou alors de pas être dévoré par le lion ou alors pas être jeté dans le feu. Or even Paul and Silas, if you also look at them, their testimony. You know, if their testimony was of the flesh, they will run out of the prison. Mm-hmm. Immediately the gate was opened. Mm-hmm. But you know, you can see it. He wants us to be rooted in what he called testimony. Oder Paulus und Silas, wenn wir uns an ihre Geschichte erinnern, wenn sie fleischlich gesinnt wären, dann wären sie so schnell wie möglich davongerannt, als die Tore des Gefängnisses sich geöffnet haben. Aber sie waren dennoch da, weil ihr Zeugnis geistlich gesinnt war. Und genauso sollten wir auch daran erinnert werden, dass unser Zeugnis geistlich ist. Et tout comme Paul et Silas, on doit se rappeler que notre témoignage doit toujours être spirituel, doit toujours être doit toujours témoigner notre relation avec Jésus-Christ, parce que même ils étaient en prison et pour eux c'était pas, il s'agissait pas de la liberté charnelle, mais plutôt de la liberté qu'ils ont en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils sont restés en prison quand les portes ou quand les murs de la prison se sont écroulés. Praise the Lord. Hallelujah. You know what have we call testimony? Always give birth. I don't know if you get it. What have we call testimony? If that is what you are after, if that is what you seek, it will always give birth. For example, Paul and Silas. You know, for them it was not what this were called testimony. If not, they could have run out of the prison. But it was after, they were after the Lord. They were after their relationship with the Lord. You could see that they were still there. You know, whatever you call testimony is that you are one with Christ. Mm-hmm. It's not when you are free in prison that is this testimony. Mm-hmm. Are you getting it? And they were now one with Christ. And you can see the birth that he gave. Those people became saved. Mm-hmm. I don't know if you understand it. Das, was der Himmel Zeugnis nennt, das, was der Himmel Zeugnis nennt, wird immer irgendwas auf die Welt bringen. Und es kann nur sozusagen was auf die Welt bringen, wenn es auch das ist, wonach du hinterher bist. Wenn es dir wirklich darum geht, dem hinterher zu sein, was der Himmel Zeugnis nennt. Das sehen wir auch beispielsweise bei Paulus und Silas. Weil dadurch, dass sie hinter dem her waren, was der Himmel Zeugnis nennt und nicht das, was die Menschen Zeugnis nennen, weil wenn sie nach dem hinterher wären, was der Mensch Zeugnis nennt, dann wären sie aus dem Gefängnis ausgebrochen oder beziehungsweise rausgerannt, als die Gefängnistoren geöffnet waren, damit es sozusagen das Zeugnis ist, hey, wir waren im Gefängnis und jetzt sind wir raus, praise the Lord. Das wäre dieses Zeugnis im Fleisch, aber da waren sie nicht hinterher, sondern sie waren hinter dem Zeugnis her, was das Himmelzeugnis nennt. Und das, was daraus geboren wurde und das in die Welt gekommen ist, war die Errettung, die anderen Menschen bekommen haben durch Paulus und Silas, dadurch, dass sie im Gefängnis geblieben sind und hinter diesem Zeugnis, dem wahrhaftigen Zeugnis von Christus her waren. Und wenn wir auch hinter diesem Zeugnis von Christus her sind, dann wird das auch etwas in die Welt hervorbringen. Ok. Un vrai témoignage va toujours donner naissance, parce que si on regarde encore une fois l'exemple de Paul et Silas, par exemple, s'ils auraient voulu témoigner ce que le monde appelle témoignage, ils seront sortis de la prison quand les portes sont ouvertes, quand les murs se sont écroulés, et ils auront dit que ouais, gloire à Dieu, on est en prison, mais l'Éternel a ouvert les portes et maintenant on est dehors. Mais non. Et on peut voir que la différence est que leur témoignage était Jésus-Christ lui-même, était avoir une relation avec lui. C'était toujours de prêcher Jésus-Christ, parce que quand ils sont restés en prison, ça a mené à d'autres, au salut de d'autres personnes. Le gardien de prison a directement renoncé à son ancienne religion et a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. On peut voir que quelque chose a été né, parce que cette personne a été née de nouveau. Donc à chaque fois, si notre témoignage est Jésus-Christ, automatiquement ça va aussi rapporter des fruits, mais, ou alors donner naissance à quelque chose. Amen. Ou à quelqu'un.